Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 8. April 99. Was du mir von dem ersten Eindruck des Wallensteins schreibst, hat mich sehr erfreut und belohnt mich für den langen Zwang, den ich mir antat, dir nichts Einzelnes davon zu schicken. Hier lege ich nun noch die neue Bearbeitung des Vorspiels bei, worin du auch viele Veränderungen finden wirst. Sende mir doch die 3 Stücke mit dem nächsten Posttag zurück, weil ich sie weiter zu senden habe. Ich kann sie dir in einigen Wochen wieder schicken, wenn du sie haben willst. Am 20. dieses Monats spielt man den Wallenstein zum ersten Mal in Weimar. Ich reise übermorgen dahin und bleibe bis zum 25. Schreibe mir also direkt nach Weimar. Was du vor dem 18. wegschickst, trifft mich noch dort. Wir umarmen euch herzlich. Gib mir bald Nachricht, wie die Vorlesung des Wallenstein abgelaufen. Dein S.